Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Buch der Prediger Salomo, Kapitel 12, Vers 13 bis 14. Als Ergebnis dieser ganzen Gedanken will ich dir Folgendes mitgeben. Bring Gott Achtung entgegen und tu das, was er in seinen Geboten fordert. Das gilt für jeden Menschen. Gott wird über alle unsere Taten Gericht halten, seien sie gut oder böse, selbst über die Taten, die im Verborgenen liegen. Gott segne dieses Wort. Erkenntnisse. In diesem Bibeltext aus dem Alten Testament, aus dem Buch der Prediger Salomo, lernen wir mehr über Erkenntnisse, also Erkenntnisse von Salomo. Und wir haben also den König Salomo, der hier in seinem späteren Leben schreibt sich erinnert, worauf es eigentlich ankommt in seiner Beziehung zu Gott. Und seine Erkenntnisse sind niedergeschrieben in dem ganzen Buch der Prediger Salomo. Ja? Lies mal durch, alle 12 Kapitel. Und es kommt eben darauf an zu sehen, wie er anerkennt, wie viele Sachen, wonach Menschen streben, ja, außerhalb von Gott, dass das sinnlos ist. Ja, nach materiellem Wohlstand oder Geld oder Macht oder Anerkennung von anderen Menschen oder nach so viele andere Beispiele auch außerhalb von Gott, ist das alles sinnlos. Das führt nirgendwo hin. Und seine Erkenntnis hier ist zum Schluss sehr positiv, obwohl sein Leben, es fing alles gut an mit Salomo, ja, König Davids Sohn, aber es endete nicht sehr so gut. Also das Reich, das hebräische Reich, also Israel ist da in zwei Teile zerfallen, in seinem Nachkommen, ja, von seinem Sohn, durch das, was er dann, wie er dann böse Sachen getan hatte. Und naja, und wir lernen eben hier, dass die Erkenntnis ist, eben, dass wir Gott Achtung entgegenbringen und das tun, was er in seinen Geboten fordert. Und eben das gilt für alle Menschen. Ja? Und es kommt eben darauf an zu verstehen, dass wir verstehen, dass Gott allmächtig ist und Jesus Christus eben für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Als Gott im Fleische, ja, als Menschensohn, Gott ist Mensch geworden und dann wieder auferstanden ist, gestorben ist und wieder auferstanden ist durch den Heiligen Geist, wieder auferstanden ist, in den Himmel gefahren und hat uns dann den Heiligen Geist geschickt. Und so möchte ich euch ermutigen, zu verstehen, dass Gott nicht nur alle Sünde sieht, sondern uns einlädt, zu ihm zu kommen. Ja? Egal was es war, was passiert ist, dass wir bekennen als reuige Sünder, bekennen, was wir getan haben vor Gott und uns dann abwenden von der Sünde und dann eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus eingehen durch den Heiligen Geist, der uns ins Herz spricht und auch in sein Wort, durch Gottes Wort, sein lebendiges Wort, die Bibel, dass er uns da auch tagtäglich hilft, dass wir seinen Geboten folgen können. Und wenn ihr also versucht seid, ja, die Versuchung da ist, habe ich hier doch was für euch aus dem 1. Korintherbrief im Neuen Testament. 1. Korintherbrief, super Vers, also sehr, sehr wichtig. Ich lese mal, was Paulus schreibt hier aus der Lutherbibel 1984. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Gott segne dieses Wort. Und dieser Bibelvers ist entscheidend, denn was es bedeutet, ist, dass Gott mit der Versuchung immer auch da gleichzeitig einen Ausweg gibt. Also Gott weiß, dass die Versuchung da ist und wir als Christen, die wir Jesus Christus folgen, Jesus weiß, dass die Versuchung da ist und gleichsam, wenn die Versuchung da ist, bietet er uns auch den Ausweg. Also wir müssen der Versuchung nicht nachgeben. Und das ist das, was dieser Vers hier uns aufzeigt. Also, wenn die Versuchung da ist, suchen wir nach dem Ausweg, wie hier dieser Bibelvers uns da ermutigt. Ja? Sondern das geht nicht in eigener Kraft. Das geht nur durch den Heiligen Geist, durch Jesus Christus, der uns dann hilft. Und wir können der Versuchung nicht nur widerstehen, sondern wir haben einen Ausweg. Und das ist Gottes Versprechen hier. Ganz wichtiger Vers. 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 13. Und dann nochmal, wenn wir doch der Sünde, weil wir auch ja, sündigen, wir sündigen schon, also es ist jetzt kein, das ist so, ja, also dass wir Sünde begehen, können wir sofort uns abwenden von der Sünde und zu Gott kommen. Und da geht man rein in den ersten Brief des Johannes, also 1. Johannesbrief, auch im Neuen Testament, Kapitel 1, Vers 9. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Gott segne dieses Wort. Dieser Bibelvers ist entscheidend, denn wenn wir Sünde begangen haben, ja, oder auch versteckte Sünde haben oder irgendwas, was auch immer das ist, dass wir gleich zu Gott kommen und uns als reuige Sünder bekennen, von der Sünde abwenden. Wir haben hier Jesus Christus Versprechen, Gottes Wort, ja, ihr habt das Versprechen, dass wenn wir die Sünde bekennen, also dass wir dann Gottes, Jesus Christus Treue und Gerechtigkeit wahrnehmen können, nicht nur, dass er uns die Sünden vergibt, die Sünde und die Sünden, sondern Jesus Christus reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Was das bedeutet, ist unsere lebenslange Beziehung persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Das ist dieser Reinigungsprozess. Und je mehr und mehr ihr in der Bibel wachst und in eurer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus wachst, lebt und gedeiht in Gottes Wort, umso mehr und mehr wenden wir uns von der Sünde ab. Und das ist eben dieses Versprechen, was wir wahrnehmen können. Jesus Christus tut das. Wir tun das nicht in eigener Kraft. Wir können in eigener Kraft außerhalb, ohne Jesus, gar nichts tun. Jesus sagt uns das, ja, in Johannes Evangelium Kapitel 15, Vers 5 am Ende. Ohne Jesus Christus können wir gar nichts tun. Gute Taten ohne Christus bewirken nichts. Bringen keine Erlösung, Ewigkeit, ewiges Leben, gar nichts. Und das ist wichtig, dass wir diese beiden, da habt ihr diese beiden Verse aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 13 und dann auch im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, die uns helfen, dass wir dann Gott ja, bei seinem Worte nehmen und das wahrnehmen, was er uns hier verspricht. Diese Reinigung von aller Ungerechtigkeit ist ein lebenslanger Prozess und seid guter Dinge. Das ist auch meine Erfahrung. Wir, die wir Christen sind, ja, wir verstehen, dass Jesus Christus einen speziellen, ganz spezifischen Zeitrahmen, einen Plan hat, einen persönlichen Plan für jeden Menschen, egal wer ihr seid, Mann oder Frau, Junge oder Mädchen, jung, alt, gesund oder krank, arm oder reich. Das macht keinen Unterschied. Darauf kommt es nicht an. Aber er hat einen persönlichen Plan für alle Menschen. Und das ist wirklich sehr, sehr ermutigend hier. Wir haben Gottes Versprechen. Jesus Christus hat uns sein Wort gegeben, Gottes Wort, die Bibel. Und das sind Versprechen hier, die wir nicht nur wahrnehmen können, aber auch wahrnehmen wollen, wenn wir in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus wachsen wollen. Und wir lassen los von aller Sünde. Denn letztendlich, wie das hier auch aus dem Prediger Salomo aus dem Buch aus dem Alten Testament steht, Gott wird über alle unsere Taten sowieso Gericht halten, ob sie gut oder böse sind. Selbst Taten, die im Verborgenen liegen. Jesus möchte, dass wir aus dem Verborgenen, aus dem Herzen unsere Schuld bekennen und zu ihm kommen. Und er hilft uns dann und er reinigt uns dann von aller Ungerechtigkeit. Aber das ist etwas auch, was wir in einer Kraft nicht tun können, ist der Heilige Geist, der uns ins Herz spricht und uns zu Jesus Christus ruft und uns auch damit hilft. Also das sind die Erkenntnisse hier, die aus dem Buch der Prediger Salomo da sind und dass wir also nicht nur gottesfürchtig sind, sondern auch Gottes Wort und Versprechen haben, das uns hilft, wenn wir also der Versuchung begegnen und auch der Sünde. Und sehr, sehr wichtig, dass wir diese Erkenntnisse ja auch nicht nur zu Herzen nehmen, sondern mit Christus Hilfe durch den Heiligen Geist auch wirklich praktisch umsetzen können. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für diese Erkenntnisse aus dem der Prediger Salomo, dem Buch aus dem Alten Testament hier im 12. Kapitel, für den Bibelvers hier aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 13, wenn die Versuchung da ist, dass du immer einen Ausweg gleichsam anbietest, sodass, wenn die Versuchung da ist, dass wir nach dem Ausweg uns dir zuwenden und uns hilfst, den Ausweg zu finden. Und ein weiteres wunderbares Versprechen, auch wenn wir Sünde begangen haben, dass wir gleich zu dir kommen, aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Und du versprichst uns dann, dass du nicht nur uns unsere Sünden vergibst, sondern dass du uns auch reinigst. Und das ist ein lebenslanger Prozess, ein Vorgang. Das können wir in einer Kraft alles nicht tun. Aber das ist unsere persönliche Beziehung, wie wir in unserer persönlichen Beziehung mit dir wachsen und leben und du uns dann hilfst, dir näher zu kommen und auch zu verstehen, dass es dein Anliegen ist, dass wir nicht nur eine persönliche Beziehung mit dir eingehen, sondern dass du sogar uns näher kommst, wenn wir uns dir nähern, Herr Jesus, dass du dich uns zunäherst. Das lernen wir auch zum Beispiel in dem Neuen Testament, in dem Gleichnis des verlorenen Sohnes. Ja? Du rennst uns zu als reuige Sünder. Was für ein Segen. Wir danken dir, Jesus, und beten all dies in deinem gerechten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.